nicht über die Regel Nummer 284 des Fränkischen Buch, wie heißt's? An dieser Stelle, wo jetzt der Podcast beginnt, habe ich schon 3 Minuten Gelaber rausgeschnitten, was niemanden interessiert. Viel Spaß. Oh Gott, jetzt wird es immer schwerer zu entscheiden, wann man schneidet. Ja, meistens nehme ich irgendwas vom Ende und schneide es an den Anfang und das ist dann der Anfang. Den Spoiler, das große Fazit. Ja. Geil, ja, endlich neuer Podcast. Wir haben ein bisschen Pause eingelegt, weil viel los war. Ja. Und viel Action. Und ich mir erst ein neues Auto kaufen musste, zum Beispiel. Ja, ich musste feststellen, dass ich ein neues Auto brauche. Und noch keins gekauft hast. Nee, eben. Genau, aber jetzt sind wir wieder dabei und in voller Laune und hochmotiviert und Kaffee kochend heißer, dunkelschwarzer, alles am Start. Mega. Und wir haben Google-Handys. Wir können jetzt, während wir podcasten, WhatsAppen. Rubrik Nummer 1, die Klingelton-Corner. Ich zeige euch jetzt meinen neuen Handy-Klingelton. Ist das die Rubrik? Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht. Mein neuer Klingelton ist extrem cool. Achtung. Überhaupt nicht cool. Okay, sorry. Wenn wir jetzt schon dabei sind, wie Kinder 2001 mit ihrem Polyphon-Klingelton anzugeben, mache ich natürlich sofort mit. Mein Klingelton ist nämlich nerdy as fuck. Der ist nämlich so. Und ich glaube, jetzt ist klar, wer den Klingelton-Schwanzvergleich gewonnen hat. Ich habe leider deinen Klingelton nicht erkannt. Das stimmt überhaupt nicht, weil du sofort gelacht hast, als es angefangen hat. Ja, weil es so scheiße war. Was war das denn? Ich habe eben, als du es weggelegt hast, was Grünes gesehen. Ist das irgend so ein Zelda-Scheiß gewesen? Ey, Alter, Nerd Rage Beyond Repair. Ich kenne mich doch nicht aus. Das ist die Final Fantasy Kampf gewonnen Fanfare. Die muss man ja wohl kennen. Die eignet sich leider, also alles, was mit Gewinnen und Erfolg zu tun hat, eignet sich leider nicht für meinen Lebensentwurf. Deswegen ist mir diese Melodie nicht bekannt. Okay. Bei mir auch nicht. Aber Nerd Credibility. Genau. Herzlich willkommen bei den Verlierern. Oh. Wir melden uns wie immer von der Schattenseite des Lebens. Nee, ja. Das stimmt nicht. Dark Side of the Moon ist meine Lieblingsplatte. Von wem war die nochmal? Von Foreigner. Nein, echt? Natürlich Pink Floyd. Ja. Wenn jemand was von Pink Floyd nicht kennt, muss man immer total vorwurfsvoll sein. Echt? Dann ist man cool. Nee, ich hasse sowas. Ich hasse auch alle Menschen. Punkt. Die immer so machen, als fänden sie Beatles total geil und zweitens dann total entsetzt sind, wenn man Beatles nicht total geil findet und dann keine Ahnung haben. Und dann, nee, und dann auch noch das mainstreamigste Mainstream-Album das Beste finden. Ich habe überhaupt keine Ahnung von den Beatles. Nee, ich auch nicht, aber das nervt mich so, weil das halt so prätentiös ist. Weil das halt so, ich habe gehört, man muss Beatles cool finden. Und ich habe natürlich, wollte mir ja eine eigene Meinung bilden und habe mich dann wirklich durch die 27 Beatles-Alben gehört. Es sind, glaube ich, insgesamt 400 oder hunderte von Beatles-Songs. Und ich finde es einfach über die zeitliche Distanz unerträglich. Das ist ein unerträgliches Gedudel. Wo man halt versteht, klar, vor 50 Jahren war das halt saugeil, dass jemand auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Aber ich finde es unerträglich. Kann das nicht hören. Ja, es gibt ein Lied von denen, was ich cool finde. Ich habe aber vergessen, wie es heißt. Da geht es um irgendjemanden, der ist traurig. Oh, toll. Übrigens können wir jetzt total geil andauernd Sachen auf den Tisch knallen. Wir können Sachen auf den Tisch knallen. Wir können im Handy rumtippen. Ja. Wir können 1000 Leute uns anrufen, wie in so einer Call-In-Show. Das ist das Schwerste der Welt, irgendwie einen Anruf aufzunehmen. Als ich mal ein Praktikum beim Hessischen Rundfunk gemacht habe, haben alle angefangen zu heulen, als es irgendwie... Darum ging. Ja. Gut, aber das war ja noch mit dem analogen Wellscheibentelefon. Nee, das war voll geil. Die hatten, genau, wir hatten so eine Mitmachaktion irgendwie, wo dann die Hörer anrufen konnten. Und dann hat aber keine Sau angerufen, nur so eine, die hat es aber nicht gerafft. Und dann haben wir uns halt selber angerufen und das auch aufgenommen, damit es im Radio sich so anhört, als hätten halt Leute mitgemacht. Und du konntest dich aber aus dem Studio raus nicht selber anrufen und das dann aufnehmen. Da sind alle dran verzweifelt und wir hatten nur noch eine Stunde Zeit. Gab es da noch keine Handys oder was? Das ging, nee, ich weiß nicht. Da war ich in der 7. Klasse. Verdammt. Und dann haben wir es am Ende so gemacht, dass wir einfach so ins Mikro reingelabert haben und dann so ein komisches Megafon-Effekt-Ding aus dem Rechner gezogen haben. Dann so getan, als wäre das am Telefon aufgenommen worden. Oh Mann, was eine Armut. Und alle mussten rappen, um irgendwelche Karten zu gewinnen für die Fantastischen Vier. Yo. Und es hat nur eine angerufen. Und der konnte nicht rappen, oder war das der Haus- und Hof-Rapper vom Hessischen Rundfunk? Ja. Wir haben ja total geil die neue Aktion mit den vorbereiteten Themen. Genau. Ich habe sogar gerade noch eins vorbereitet. Oh mein Gott. Dann, ich habe drei, du hast zwei. Ich glaub's. Ich muss in meinem Handy. Ich guck auch mal in mein Handy. Schauen. Also, was ich euch unbedingt zeigen will, ich habe mir ein Aktiendepot zugelegt, ohne echte Aktien, nur so zum Spielen. Um einfach mal zu gucken, wie viel Geld ich verlieren würde. Wo kann man das machen? Bei seiner Bank kann das eigentlich, glaube ich, fast jeder. Ist das so ein Börsenspiel oder was? Genau, und ich habe mal direkt richtig viel Kohle verloren. Wir hatten mal auch in der Schule so ein Börsenspiel und da haben natürlich alle mitgemacht und haben nur die Sachen gekauft. Ist doch voll gut. Und haben nur die Sachen gekauft, die man halt so cool fand irgendwie. Und haben alle Millionen von Euro verloren. Und ein so ein Typ aus der Oberstufe damals, wir waren alle noch so in der Mittelstufe, der hat gewonnen. Und dann haben wir gefragt, hier, wie hast du denn gewonnen? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe hier Chartanalyse nach XY gemacht. Und der hat halt wirklich sich hingeballert mit dem Computerprogramm und hat da irgendwelche Charts analysiert mit solchen Trendlinien und so ein Zeug. Und hat damit halt alle platt gemacht in diesen Börsen-Dings. Und deswegen ist es total die Scheiße, vor allem weil diese Börsenspiele ja immer nur so ein paar Wochen gehen. Ja, also mir bringt das hier auch nichts. Meine Grundlage für das Ganze ist, ich habe mal ein Interview mit dem Chef von der Firma gesehen, fand den witzig. Für die von den Aktien. Was du kaufst, oder was? Also kaufst du nur Tesla, genau, und SpaceX deswegen Boring Company. Gibt's ja alles nicht, außer Fuck. Tesla. Und bei Tesla habe ich jetzt direkt alles verloren. Aber ist ja kein echtes Geld. Sehr gut. Nee, ja. Ich habe letztens ein Interview mit Warren Buffett gehört und der ist ja, was Aktien angeht, ist das ja so der konservativste Konservativi, den es gibt. Und der hat immer gesagt, ja, nee, ich kaufe halt Coca-Cola, weil am Arsch der Welt im Urwald steht ein scheiß Coca-Cola-Automat. Wo Leute Cola saufen, egal wo, egal wann, egal wie. End of story. Es gibt kein besseres Geschäftsmodell wie Zuckerwasser. Und er hat meiner Meinung nach komplett recht, weil auf, weiß ich nicht wie viel, Millionen Cola jeden Tag verkauft werden auf der ganzen Welt. Ja, einige. Ja. Deswegen habe ich jetzt Startup für ein Konkurrenzprodukt, weil wenn es mit Zuckerwasser so gut läuft, will ich den gleichen Erfolg jetzt mit Salzwasser erreichen. Und der im Prinzip sowas wie vegane Ayran. Das ist ja irgendwie Joghurt mit Salz und für Veganer verkaufe ich dann einfach Wasser mit Salz. Und das Geile dran ist, dass der Vorrat an Salzwasser ja unendlich ist sozusagen, genau. Und man dann endlos Kohle machen kann mit seinem geilen Getränk. Und bei mir liegt dem Ganzen auch immer so ein Manufakturgedanke zugrunde. Deswegen stelle ich das Salzwasser selber her auf dem Stepper. Sau geil. Wir haben aus Versehen eine Rubrik wiederbelebt. Die beschissene Geschäftsidee der Woche, oder was? Ja. Richtig geil. Oh Gott, wir sind so konsistent. Ich wäre gern mit uns befreundet. wenn ihr das auch sein wollt. Wenn ihr das auch sein wollt, geht auf 3meter5u.de, unserer geilen Seite. Ja, ich glaube, da war noch nie eine. Doch, wir haben Page Views Beyond Repair. Oder echt? So. Nee. Ja, wir sind super vorbereitet. Genau, jetzt bin ich gespannt auf die vorbereiteten Themen. Ja, ich auch. Vor allem auf meine eigenen. Ja, dann hau mal raus. Ach so. Das erste. Thema 1. Mein Denkfehler der letzten 6 Monate. Okay. War folgender. Ist es der gleiche, kurze Unterbrechung, ist es der gleiche Denkfehler der letzten 6 Minuten? Nämlich, ich kann sau weit weg vom Mikro und trotzdem hört man was. Nee, man hört ja was. Okay. Guck, das Blaue da unten bin ich. Okay. Ja, dann hau mal raus, Junge, jetzt. Ich habe so was gelesen, da stand, wie willst du überhaupt erreichen, dass ab und zu mal was Neues passiert, wenn du deinen ganzen Tag damit verbringst, den alten Scheiß zu machen? Und ich bin ja früher immer rumgerannt, habe gesagt, hier, ich plane meine Woche immer so auf 80%, damit ich noch 20% habe für Sachen, die entweder schief gehen oder neu sind. Und das habe ich vergessen. Und jetzt hatte ich so viel zu tun. Und immer wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes, Neues passiert, stresst mich das total. Und deswegen sage ich jetzt einfach alles ab. Alles Alte sagst du jetzt ab? Nee, so generell. Ich mache jetzt weniger, habe ich beschlossen. Mal gucken, ob ich es durchziehen kann. Aber ja, ich glaube nämlich, also erstmal finde ich das voll gut. Ich habe nämlich irgendwie, es gibt ja so ein ganz berühmtes Zitat, was in die Richtung geht, dass Einstein irgendwie zugeschrieben ist, mit dem, nach dem Motto, wenn du halt die gleichen Sachen immer wieder machst und unterschiedliche Resultate erwartest, bist halt bekloppt. Also die Definition der Verrücktheit ist, die gleichen Dinge zu wiederholen und andere Resultate zu erwarten. Und das wird Einstein zugeschrieben, aber man weiß es nicht. War ja wohl nicht, habe ich gerade vor ein paar Tagen gehört, aber ich weiß schon gar nicht mehr von wem. Zwei Stein. Genau. Siebenstein. Dadurch, dass ich auch seit 20 Semestern studiere, mache ich immer 1a Quellenarbeit. Das ist einfach voll drin. Super. Ja. Und aber als du so erzählt hast, dass du sagst, ja, ich habe 20% meiner Zeit oder meiner Freizeit, Freizeit oder Gesamtzeit? Gesamtzeit. Also auch auf der Arbeit. Wenn ich 45 Minuten gebucht bin, höre ich nach 40 auf, damit einfach noch Platz ist. Genau. Für Sachen. Und wenn du aber halt in diesen 20%, wie du halt erzählt hast, gleichzeitig die neuen Sachen unterbringst und wenn was schiefläuft unterbringst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das die ganze Zeit aufgefüllt wird mit Scheiße, die schiefläuft, sauhoch. Genau. Und dann bleibt für Neues halt keine Zeit mehr übrig. Und deswegen war ich jetzt sauer, als ungeplante, coole Sachen passiert sind. Aber oder waren die auch cool wirklich oder waren die erstmal ungeplant, dann warst du sauer und dann hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass sie cool waren? Oh, weiß ich nicht. Nee, aber irgendwie weiß ich nicht. Du hängst halt irgendwo rum für eine Stunde und dann triffst du einen auf der Straße. Mach ich nie. Und dann hängst du halt für 2 Stunden rum, weil du den getroffen hast. Passiert mir nie. Und das versaut dir dann den Tag und das kann ja nicht sein. Ey, warum hängst du dann 2 Stunden mit jemandem rum, der dir den Tag versaut? Nein, das ist ja cool, dass der rumhängt. Aber ich hatte nicht die Zeit so und dann war ich halt saugehetzt. Ja. Und wenn ich saugehetzt bin, naja, schmeiße ich immer Kunden raus. Du hast doch kaum noch Kunden. Ich habe jetzt gerade eine rausgeschmissen. Verdammt. Die hat sich voll bedankt, war total süß. Oh. Ja. Trommelkunden oder was? Genau. Ja. Danke, dass du so ein guter Lehrer warst. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. War das die Kleine, die immer voll talentiert war? Nee, die habe ich letztes Jahr schon rausgeschmissen. Oh, wie schlimm. Arme Kinder. die Tochter von Dave Grohl hat letztens auf einem Konzert auch getrommelt. So wie der Sohn vom Bassisten von Metallica. Genau. Trommelt der oder spielt der auch Bass? Der spielt Bass. Ja, und dann fanden es alle total geil. Aber ich denke mir, ich würde mir halt denken, wenn mein Vater einer der besten Drummer der letzten 20 Jahre ist. Ah, Dave Grohl ist schon normal gut. Hätte ich keinen Bock. Wieso denn nicht? Weil man dann immer an diesem Anspruch scheitert. Das ist ja wie wenn man sagt, mein Vater hat 100 Euro, deswegen will ich keine 10. Ja, ja, klar. Aber ist das nicht auch das, was sau oft passiert, wenn irgendwelche Eltern die Riesenmilliardäre sind und dann man dann denkt, scheiße, ich bin voll die Wurst? Das ist doch auch so, oder? Sagt man, ja, ich kenne jetzt keine Dein Vater ist kein Milliardär, deswegen weiß das nicht. Genau. Ich habe heute mal wieder einen 50-Euro-Schein in der Hand gehabt. Das war ja gar nicht so schlecht. Der macht sich gut in meinem neuen Portemonnaie. Ah, das hast du mir geschickt. Da hast du mir ein Bild geschickt. Ja. Jetzt kann, das hast du ja dabei wahrscheinlich. Ich halte mal mein neues Portemonnaie ins Mikro. Kleinen Moment. Da habe ich Schissen. Nee, aber ich kann mir jetzt angucken. Bester Content für einen Podcast. Ich habe gerade fast alles umgeschmissen. Ich bin so bescheiden. Meine bescheidene, stoische Weltsicht zeigt sich in meinem Portemonnaie, das halt zu klein ist für alles für 50er. Da passen keine 50er rein. Wenn du einen 50er reinmachst, ragt der halt schon so einen Millimeter drüber. Das ist bei mir auch so. Und, ja, genau. Das ist die Bescheidenheit, dass du halt sagst, nee, mein Geldbeutel ist nicht darauf ausgelegt, dass da 50 oder 100 Euro Scheine oder so drin sind. Ja, ähnlich verfahre ich mit meinem Geschlechtsorgan. Das ist auch Ausdruck meiner Bescheidenheit. Das ist eine ganz neue positive Sicht auf die Dinge. Werde ich mal übernehmen. Hier ist mein neues Portemonnaie. Oh, das sieht so toll aus. Es fühlt sich so toll an. Es riecht so gut. Hahaha, die Podcast-Hörer können das nicht nachvollziehen. Ja, toll. Ist ganz schön Standard, ne? Ja, hat aber $1 Gorillion gekostet. Das. Genau, und kann halt nichts. Das war mir wichtig. Acht Karten auch, und nichts. Auch da wieder die Parallele zum Geschlechtsverkehr. Genau. Teuer, kann nichts. Riecht aber gut. Riecht gut, genau. Und fühlt sich halt an wie Leder. Und ist braun. Entweder schneiden wir das raus oder alles andere. Mal sehen. Nee. Wir machen mal alle Loops zu. Deine Idee, mehr Zeit sich dafür zu nehmen, neue Sachen zu erleben, finde ich super. Da waren wir. Das siehst du voll gut da drin. Find Zeit ich super. Übrig zu lassen, keine Angst vor der Leere zu haben, sozusagen. Keine Angst vor der Leere, aber ich würde wirklich für mich finde ich das Interessantere dran, wirklich auch aktiv die Zeit einzuplanen für Sachen, die man noch nicht gemacht hat. Also weil, wenn ich was verändern will in meinem Leben oder in den Sachen, die ich in meinem Leben erlebe und ich mache ständig dasselbe, dann wird, ja, das ist einfach unlogisch, dass sich daraus was anderes ergibt, weil das vielleicht mitunter sogar dazu führt, dass, wenn von außen vollkommen unbeeinflusst neue Erfahrungen auf einen zukommen, dass man die eben dann auch nicht annimmt oder nicht die Möglichkeiten sieht, sowas umzusetzen. Die sind ja per se dann einfach Störfaktor, egal wie geil, ne? Genau. So 100 Euro auf der Straße finden, fuck. Muss ich aufheben, voll stressig. Genau. Mach ich nicht. Apropos liegen lassen, ich habe überlegt, mein altes Portemonnaie auszuleeren und Zettel reinzulegen, auf dem steht, haha, du hast gedacht, hier ist Geld drin, und das dann irgendwo in der Stadt auf die Straße zu legen. Mach's doch lieber so, mach doch so eine Pickup-Nummer draus. Und mach deine Handynummer rein oder lass es so rausfallen und dann findet es jemand und ruft dich an. Ich hab's weggeschmissen schon. Geil. Was war dann dein Fazit jetzt? Du hast einfach mehr Zeit, also du hast jetzt die alten Sachen rausgeschmissen, für die du zu viel Zeit verbraucht hast? Ja, ich bin da erst gestern Mittag drauf gekommen. Deswegen ist die Umsetzung, lässt noch auf sich warten, aber ich höre jetzt einfach auf, bevor ich viel zu tun habe und nicht danach. Ja, okay. Mal gucken. Also ich hoffe, mir wird mal wieder so richtig langweilig, einfach weil ich die Zeit dafür habe. Mhm. Und dann kann ich ja neu anfangen. Ja, dann bin ich dir mal einen Schritt voraus, weil mir ist nämlich sau oft richtig langweilig. Geil. Ja, geht. Oh. Geht. Ja gut, ich könnte natürlich dann 1000 Sachen machen, aber die sind dann meistens nervig und anstrengend. Ja, jetzt hier. Voll gut verkauft, die Lebensweisheit. Super. Ja, vielleicht ist es auch super unspektakulär und ich war einfach der Einzige, der das nicht gerafft hat, aber ich habe das ja früher schon mal gerafft und dann fand ich cool. Alle Lebensweisheiten sind super unspektakulär. Echt? Alle Lebensweisheiten sind super unspektakulär, weil wir in einer Zeit leben, in der das gesamte aufbereitete Wissen der Menschheit multimedial 24/7 zugänglich ist. Und wer heute noch denkt, dass er irgendeine Rieseneinsicht hat, das rührendes Missverständnis von Wissen. Also das ist, nee, so funktioniert es, glaube ich, nicht. Oder ich glaube, darum geht es nicht, zu sagen, ich habe eine neue Einsicht, sondern ich habe irgendeinen alten Scheiß, den schon 1000 Leute 5000 Mal erzählt haben, in der neuen Form aufbereitet, die so neu und anders ist als alles vorher, dass es dadurch nochmal interessant, nochmal spannend oder nochmal verständlicher wird. Hm. Alles, was es, also jetzt so an Lebensweisheit oder so ein Kram, da ist alles gesagt. Da steht in Jahrtausenden alten Philosophiebüchern alles schon x-fach drin und da wurde es schon jahrhundertelang wiederholt. Wahrscheinlich. Und jetzt geht es halt nicht darum, noch mehr, sondern die neue Einsicht zu finden. Ah, nee, so, nee, war falsch, was alle anderen jemals gesagt haben. Ich weiß es jetzt richtig. Das ist immer schon ein saugutes Indiz, dass nur Scheiße bei rumkommt. Alles, was danach kommt. Deswegen kommen wir zu meinem vorbereiteten Thema. Nämlich was Philosophischem. Oh Gott. Ja. Da habe ich keine Ahnung von. Sau gut. Und zwar eine gute Freundin von mir und eine Podcast-Hörerin, hallo! Hallo. Schreibt nämlich ihre Dissertation darüber. Über pyrrhonischen Skeptizismus. Oh Gott, was ist das denn? Hört sich ist geil das von an. Diesem Pyrrhos? Genau. Ich bringe das auf gar keinen Fall richtig zusammen. Aber mir ging es um mehrere so grundsätzliche Ideen. Und zwar einerseits halt auch das, was wir gerade schon gesagt haben, nämlich es geht nicht darum, neues Wissen rauszufinden, also oder eine bessere Erklärung. Ich glaube, dass das in diesen Fragen der Lebensführung und dieses ganze Self-Improvement-Zeug, da geht es nicht mehr darum, an den Grenzen der Wissenschaft was Neues rauszufinden. Also im Gegensatz zur Physik wahrscheinlich, wo es wirklich darum geht, oder in der Medizin. Und dann einfach rausfindet, hier Krankheit XY, die war halt unheilbar und jetzt ist er heilbar. Ja. Da gerne immer was Neues. Das genau, stimmt. Da gerne immer was Neues. Und bei diesem Philosophie-Kram finde ich es halt immer spannender zu sagen, nee, das stand doch schon mal irgendwo. Also gab es schon mal jemanden, der sich darüber Gedanken gemacht hat und in 99% der Fällen kommt raus, dass es schon vor 3000 Jahren einen gab. Und dann halt diese alten Ideen zu nehmen und in ihrer Entwicklungsgeschichte über die Zeit zu transportieren, um am Ende in der Jetztzeit anzukommen und sich dann die Frage zu stellen, wenn wir aus der heutigen Perspektive mit unserem heutigen Wissen so eine alte Position nehmen und sozusagen kombinieren oder auf einen aktualisierten Stand bringen, was können wir dann heute daraus lernen? Das finde ich. Sag mal ein Beispiel. Ja, aber es ist ja im Prinzip das Gleiche, was du mir eben auch gesagt hast. Ne? Also alter Wein in neuen Schläuchen positiv. Genau. Quasi. Genau. Das Beispiel wäre genau dieser pyrrhonische Skeptizismus. Also ich breche das mal kurz runter. Ich breche auch mal irgendwo runter. So. Skeptizismus ist ja erstmal die Geisteshaltung, die ganz grob gesehen davon ausgeht, Aussagen und Wissen und so weiter erstmal kritisch zu sehen und kritisch zu hinterfragen. Jo. Und sich bei allem, was man so hört, erstmal zu fragen, hier, woher weißt du das denn? Das führt dann irgendwann dazu, dass man Wissen an sich erstmal kritisch sieht und hinterfragt und an dem Punkt kommt zu fragen, warum weiß man denn überhaupt irgendwas? Oder weiß man denn überhaupt irgendwas? Und irgendwann endet man, wenn man das lang genug macht, endet man dann so als radikaler Skeptiker. Die sitzen dann in einem verdunkelten Zimmer und wissen nicht mal, also die können dann nicht mehr morgens aus dem Bett aufstehen, weil sie nicht wissen, ob es einen Boden gibt. Oder man rastet halt nicht ganz so radikal aus. Und dann, und das war, glaube ich, dieses so ein Zwischending, was jetzt dieser, der heißt gleich wirklich Pyrrhos? Ja, garantiert, oder? Komm, garantiert. Wir holen das Google-Handy raus. Ja, gesagt hat, nämlich, wir enden nicht da, dass wir nicht mehr aus dem Bett rauskommen in unserem Skeptizismus, sondern wir finden einen Weg, der ganz pragmatisch ist und sagen, so, es gibt bestimmte Dinge, wo es Pyrrhon hieß er. Es gibt bestimmte Dinge, die sind so in unserem praktischen Alltag so regelmäßig relevant, dass keinen Sinn macht, daran zu zweifeln. Es ist wurscht. Also hier, weiß ich nicht, dass wenn ich die Tür aufmache und vor die Tür gehe, nicht in das Nichts stürze oder dass der Boden vor meinem Bett nicht nachgibt. Solche grundlegendsten Fundamente unserer lebensweltlichen Erfahrung, die wir alltagtäglich haben. Es wird halt einfach extrem unpraktisch. Es wird extrem unpraktisch. Es ist ja alles haltbar, so argumentativ. Genau. Aber was bringt mir das dann noch? Ne? Genau. Das ist halt immer so die Frage. Und an dem Punkt, wo so eine skeptische Haltung unpraktisch wird, sagt man halt, nee, da wird es mir zu unpraktisch, kein Bock auf die Scheiße. Wie können wir denn so eine skeptische Haltung wirklich super praktisch umsetzen? Klar kann ich für mich selbst eine gewisse Entscheidung treffen, die praktische Konsequenzen hat. Zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt Vegetarier. Ich ernähre mich jetzt fleischfrei oder so. Und dann worauf das gleich hinausläuft. Aber ja, ich höre zu. Dann kann irgendjemand anders kommen und sagen, voller Scheiß, bla bla bla. Und sagen, nee, ich esse nur noch Fleisch. Und dann halt zu sagen, okay, es geht gar nicht darum, die eine Einsicht gegen die andere zu verteidigen und darüber zu diskutieren, was jetzt richtig oder falsch ist, sondern es geht nur noch darum, für einen selbst ganz pragmatisch eine Entscheidung darüber zu treffen, was seine Überzeugungen sind. Und dabei nicht drauf zu warten, an irgend so einem Punkt zu kommen, an dem man halt die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und 100% sicher ist, dass alles genau so und so ist, sondern einfach zu akzeptieren, es kommt nie der Punkt, an dem man zweifelsfrei irgendwas weiß. Und deswegen kann man alle Sachen überspringen und einfach für sich 5 Sachen raussuchen und sagen, das sind jetzt meine 5 Überzeugungen. Und die prügel ich einfach durch gegen so eine alltägliche Skepsis daran. Das heißt, also die Hälfte der Leute, denen man die Idee vorstellt, stürzt wahrscheinlich in eine Sinnkrise, oder? Weil sie halt sagen, okay, ich kann doch unmöglich aufhören, drüber nachzudenken, bevor ich nicht zweifelsfrei bin. Und die andere Hälfte entspannt sich total, oder? Also ich finde es relativ entspannend, wenn man sagt, ich kann irgendwann aufhören, mir so ein argumentatives Bollwerk zurechtzulegen. Ich glaube, also habe ich das richtig verstanden? Ja, oder? Okay, ja, genau. Cool. Ich glaube, viele würden eher, glaube ich, so eine Position haben, wo sie sagen, ja, klar. Natürlich habe ich Grundannahmen und Grundüberzeugungen, an denen ich nicht zweifle. Und dann aber rauszufinden, welche das sind und sich bewusst dafür zu entscheiden. Ich glaube, das ist das, was am ehesten passiert. Ich glaube, ganz viele Menschen haben sowas. Die denken nur nie drüber nach, was das für Annahmen sind. Ja, gut, klar, also da kann man dieses coole Kinderspiel spielen und einfach 5-mal hintereinander warum fragen. Dann ist man immer bei sowas angekommen. Genau. Und da, und genau, statt endlos warum zu fragen, irgendwann zu sagen, hier, ist mir scheißegal. Reicht mal, ich sehe das halt so. Ja. Und dann, dass es halt auch wieder praktisch wird, sein eigenes Leben nach diesen Grundsätzen zu gestalten. Und zwar immer wieder. Und eben nicht, weil das große, schöne, wahre und gute ist. Und auch nicht, weil das der Garant dafür ist, dass das funktioniert und zum gelingenden Leben führt. Sondern einfach nur, wenn man irgendwann beschlossen hat, dass man das will. Ich glaube, ich mache mir mal den Spaß und versuche mal bei irgendwelchen Leuten das dann freizulegen. Dann spiele ich mal mit denen das Why-Game. Und oh, lol, lol. Dann bist du wie Anthony passiert. Robbins, der immer behauptet hat, er ist der Why-Guy und fragt halt genau solche Fragen. Genau wie Anthony Robbins wollte ich schon immer sein. ja. Ich habe letztens mal einen Anschiss gekriegt, dass ich, wenn ich abends mit Leuten unterwegs bin, nie was frage. Und jetzt frage ich einfach immer, warum. Und wenn es den Leuten dann mega schlecht geht, introduce ich was machst du? Pyrrhonischen Skeptizismus. Und was machst du dann, statt was zu fragen? Also schweigst du dann oder gibst du halt nur so Aussagesätze von dir? Ich laber alle voll. Nee, gute Frage. Also wahrscheinlich ist mein Redeanteil einfach relativ hoch. Und ansonsten, wenn die Leute mir was erzählen, verstehe ich das ja auch ohne nachzufragen. Irgendwie denke ich immer. Oder du gehst davon aus, dass du es verstehst, ohne nachzufragen und ignorierst. Also das, auch wenn du nie was verstehen würdest, würdest du es halt nie rausfinden. Das kann sein, ja. Ist ja auch wieder sehr entspannt. War das ein Vorwurf, der da, also mit dem du da konfrontiert wurdest? Du fragst nie was? Nee, nur so halb. Ich glaube, es war ein Hinweis. Das weißt du aber nicht, weil du nie gefragt hast, ob es einer war. Ja, ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Nee, oder? Doch, weiß ich. Hat sich irgendwann mal ungefragt vorgestellt. Ja, cool. Also ich finde es ja immer super, wenn einer sagt, hier, ich habe irgendwo was gehört. Ich habe eine neue Idee, die dazu führt, dass man sich nicht mehr so einen Stress machen muss. Da werde ich immer hellhörig. Cool. Und dann höre ich gebannt zu und unterbreche die Leute nicht durch zu viele Fragen. Machst du dann auch diese typischen Bestätigungsgeräusche wie mhm und aha und ja und nickst mit dem Kopf, um körpersprachlich Zustimmung auszudrücken? Total, ja. Nee, keine Ahnung. Das habe ich im NLP-Seminar gelernt. Dass man die ganze Zeit nicken muss, oder was? Mhm. Das ist ja scheiße. Total. Total. Ich glaube, ich mache auch mal so ein NLP-Seminar. Das scheint keinen, total auf super gar zu keinen sein. Fall. Gott. Also, ja, nee. Wenn man zu viel Geld hat und soziopsychologische Studien über den Bodensatz der Menschheit machen will, dann geht man aufs NLP-Seminar. Ja, gerade genau diese Herausforderung, nämlich einfach viel zu viel Geld zu haben, mit der schlage ich mich gerade rum. Ja, ist echt scheiße. Erste Klasse nach Bora Bora fliegen. Habe ich schon gemacht. Na dann. Dann habe ich Tony Marshall besucht. Lebt der eigentlich noch? Der wohnt doch auf Bora Bora. Keine Ahnung. Der dicke, kleine Atze Schröder, der Schlagersänger ist. Der lebt auf Bora Bora? Ja. Das war jetzt mein Thema. Das fand ich ganz spannend und richtig krass abnörden. Bevor wir voll abnörden, ende ich jetzt auch hier meinen philosophischen Exkurs und mein vorbereitetes Thema vom pyrrhonischen Skeptizismus zum gelebten Existenzialismus. Finde ich super spannend und vielleicht hat irgendjemand kapiert, was ich meine, und ich hoffe, dass meine Freundin, die viel mehr über pyrrhonischen Skeptizismus und Existenzialismus weiß als ich, mich nicht steinigt für meine dilettantische Darstellung des Ganzen. Voll gut abgenördet. Ja. Geil. Ich wollte eigentlich nur dein profanes Thema mit meinem überintellektuellen Thema unterfüttern. Nee, ist so. Platt machen, meinst du? Ja, so battlen. Ach so. So, Ich komme mit voll den schlauen Fremdwörtern, alten, haarigen Griechen. Mein anderes Thema, das schließt sich eigentlich ganz gut an. Da geht es um Relevanz und Psychologie. War das jetzt hier Sick Burn? Nee, das nicht, dass ich wüsste. Ich lese gerade so ein Psychologenbuch von einem Typen, der irgendwie Mitte 80 ist und sich im Superman-Kostüm fotografieren lässt. Ah, da haben wir es schon mal drüber gehabt. Wie hieß der nochmal? Zimbardo. Ja. Und der hat gesagt, er hat so eine super Idee, so psychomäßig. Aber so richtig was bringen tut es auch nicht. Aber ist mal ganz interessant. Mhm. Und zwar einfach mal hinsetzen und drüber nachdenken, was ist die erste Erinnerung, die man hat. Mhm. Und dann habe ich das mal gemacht und bin bei zwei super irrelevanten Sachen rausgekommen. Nämlich, vorgestern hatte ich keine Milch mehr. Und eine Woche vorher musste ich total furzen. Nee. Die allererste Erinnerung überhaupt im ganzen Leben, welche das ist. Das weiß ich nicht. Ja, das dachte ich mir auch. Und dann sind mir aber zwei Sachen eingefallen. Nämlich das eine, da wo ich mal gewohnt habe, mit zwei, gab es, soweit ich mich erinnere, einen freistehenden Heizkörper mitten im Raum. Das ist schon mal geballte Irrelevanz. Und das konkurriert um den Platz der ersten Erinnerung mit der Erinnerung, dass ich mal aus dem Fenster geguckt habe, als die Feuerwehr vorbeigefahren ist. Das Krasse dran ist, dass ich jetzt als allererstes mich fragen würde, kannst du sicherstellen, dass das wirklich eine genuine Erinnerung an diesen Augenblick deiner Kindheit ist? Oder ob du inzwischen nicht irgendwann vor 20 Jahren, als du viel älter warst, ein Foto davon gesehen hast? Und jetzt denkst, das wäre deine Erinnerung, an den Augenblick, wie er wirklich passiert ist. Oder noch krasser, irgendjemand dir das mal erzählt hat und du dir das einfach vorstellst. Oder nie sowas Ähnliches passiert ist, aber du einen Film gesehen hast, in dem das mal passiert ist und das komplett erfunden ist. Genau, und da der Typ, der das geschrieben hat, darüber schreibt, wie du Leuten halt irgendwelche Erinnerungen einpflanzen kannst, sagt er, denken Sie halt ruhig mal nach, aber seien Sie sich sicher, dass es auch falsch sein kann. Kann ja auch richtig sein. Also zumindest ist es extrem unkritisch und man kann viel daraus lernen. Nämlich, dass man sich an lauter Scheiß erinnert, der bisweilen gar nicht passiert ist. Und dass es eigentlich viel eher darum geht, wie man zu dem Kram jetzt steht, an dem man sich von früher erinnert. Ja, das ist genauso eine existenzialistische Haltung. Was ist meine jetzige Haltung und meine jetzige Konsequenz in dem, was ich jetzt denke, mache, tue, lebe und sag? Aus meiner Vergangenheit zum Beispiel auch. Ist wurscht. Ich kann mich jetzt entscheiden, jetzt sehe ich so und so. Wenn das positive Erinnerungen sind, wird das ja nie problematisch. Also wenn ich mich daran erinnere... Außer wenn jetzt alles scheiße ist und man unendlich leidet und nur darüber nachdenkt, wie cool früher alles war. Ja, ja, aber dann leidet man ja darunter, dass jetzt gerade alles nicht so cool ist. Aber das ändert doch nichts dran, dass es früher cool war. Also das frühere Coolsein wird ja dadurch nicht uncool, sondern es verweist nur noch stärker, dass jetzt gerade uncool ist. Ja, oder man wird halt so nostalgisch, dass man gar nicht mehr klarkommt und nur noch in der Vergangenheit lebt. Mhm. So oder so, in dem Buch sind noch 200 Seiten übrig und es ist cool. Und was wäre dann die Konsequenz jetzt? Wenn ich jetzt so eine rückwärtsgewandte, depressive Nostalgie habe und sage, oh Gott, früher war alles besser, was sagt dann, also was macht man dann? Der Typ hat eine Zeitwahrnehmungstherapie entwickelt, die wohl auch extrem geil ist. Also mit Leuten, die Traumata aus dem Krieg mitgebracht haben, kann der innerhalb kürzester Zeit erreichen, dass die zumindest wieder gut klarkommen und sich in Ruhe mit dem Kram auseinandersetzen können. Und das geht halt alles über 5 verschiedene Typen der Zeitwahrnehmung, soweit ich das jetzt verstanden habe. Muss ich jetzt allerdings ein bisschen cliffhangern, weil halt, wie gesagt, noch 200 Seiten übrig sind. Geil, das Buch muss ich dann auch lesen. Ja, ich mache auch gerade eine Übung aus dem Buch, die dauert allerdings 3 Wochen, deswegen kann ich darüber noch nicht reden. Ich bin jetzt mit Woche 1 fertig. Cliffhanging the Cliffhanging Cliffhanger. Und die ist voll geil, weil sie jetzt schon Früchte trägt, tatsächlich. Und alles von so einem alten Sack im Superman-Kostüm, der darüber schreibt, dass er als Kind immer voll gehustet hat in New York. Finde ich saugeil. Das ist das Buch, wo du sagst, das ist bestimmt scheiße, weil da draufsteht, es wird ihr Leben verändern. Da habe ich gesagt, ja, du hast recht. Das war dann wahrscheinlich auch wieder der Verlag, der dann gesagt hat, wir wollen den Scheiß verkaufen, deswegen schreib mal sowas drauf. Der hatte übrigens für eine seiner Studien ein Problem. Da ging es um die Auswirkungen von Pornokonsum. Ah, oh, ja, Mensch, die kenne ich. Die ist von dem. Ja. Da habe ich vorgestern einen TED-Talk drüber gehört. Genau, wo er dann gesagt hat, fuck, ich habe keine Kontrollgruppe gefunden, weil sich halt einfach alle den ganzen Tag Pornos reinziehen. Ja. Das war der? Ja. Geil, super. Der so ein bisschen durch die Nase spricht und irgendwie die ganze Zeit so guckt, als würde er gleich einen Witz erzählen oder würde gerade an was Lustiges denken. Aber das ist nicht der den TED-Talk selbst hält. Der hält auch einen TED-Talk. Ich weiß nicht, ob es den ist, aber der präsentiert auch... Hast du den einen Typen aus Israel gesehen? Ist das der, wo sie da anhörst und mit dem Kollege von dem Karl-Heinz? Wir reden die ganze Zeit über Leute, von denen wir nicht sicher sind, wer es ist, in Referenz auf andere Leute, von denen wir nicht wissen, ob wir wissen, wer es ist. Kein Plan, deswegen aber... habe ich jetzt das Google-Handy in der Hand und Google. Gehen wir nachher eigentlich wieder einen Kaffee trinken, da wo die arbeitet, die eine? Ja, ja. Kaffeeseifen. Heute esse ich auch Kuchen. Ich auch. Abschließend gibt es zu dem Buch noch zu sagen, dass es eins von den Büchern ist, die offen auf dem Tisch liegen bleiben, wenn man eine Seite aufgeschlagen hat. Ist es so fett, dass es offen bleibt? Ja. Geil. Dann quasi wie mein Arsch. Okay. Das müssen wir leider rausschneiden. Allerdings. Themenvorschlag für die nächste Folge: nur dumme Sachen. ich kann fröhliche Musik nicht ernst nehmen. Die ist doch nicht fröhlich. Doch, das ist immer fröhlich? So lebensbejahend. Ja.